Und oder habe ich ihn mal kennengelernt. Und das war dann so, also wirklich verblüffend, dass er einer erzählte, dass er irgendwo mal in der Kneipe war. Das war eben, das waren mal 80er, nicht? Ja. Mitte der 80er. In der Kneipe war und dann hörte er irgendwie ein Zitat, also irgendeinen Satz und sagte, Mensch, das kenne ich doch. Ich kann jetzt nur zitieren wiederum, nicht? Ja, kenne ich doch, na klar, das kommt aus, naja, so. Und dann haben die sich verständigt, ja klar, so. Das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, mir ist dann irgendwie, ich habe irgendwann wurde mir beklommen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die kannten meine Texte besser als ich. Das war mir unheimlich. Und das war mir auch viel zu viel Brimborium. Ich mag das nicht. Also das finde es schön, wenn es anregend ist. Okay, wunderbar, wenn man mit irgendwelchen kleinen Sätzen marschieren gehen, rumlaufen kann. Ja, wunderbar. Wenn sie einen beschäftigen, das ist ja, ich meine, mehr kann ich ja nicht erwarten. Das ist optimal. Es gab seinerzeit ja wenig Vergleichbares vom Stil her. Ja, das glaube ich auch. Naja, das Seltsame ist ja, ich werde jetzt sozusagen, ich werde taxiert als der typische Repräsentant der 80er. Dabei ist, glaube ich, der, was ich stilistisch gemacht habe, so ziemlich singulär. Naja, also das ist das Merkwürdige, nicht? Ich habe nämlich mal vorgeschlagen, auch nochmal gewisse Dinge zu wiederholen beim WDR. Und da wurde mir einfach gesagt, naja, das wäre zwar gut und schön, aber andererseits sei das zu sehr dem Stil der 80er gemäß. Und das, wie gesagt, das Erstaunliche ist eben, dass ich eigentlich nicht weiß, wer noch so gearbeitet hat direkt. Es gibt natürlich Ähnlichkeiten, sicher, die gibt es. Es gibt Näherung. Ja. Und ich meine, im weitesten Sinne natürlich gibt es einiges, aber ich meine, in einer, sag mal, einer gewissen Konsequenz dieser, weil das ist ja eine sehr fragmentierte und zugleich sehr offene, also von den Anschlüssen her sehr offene Form, die ich da gewählt habe. Ja. Und wenn man Collage sagt, ist es ja auch falsch, weil Collage heißt ja nicht mit vorgefundenem Material zu arbeiten, das habe ich nicht gemacht. Das ist ja alles, das ist ja stumpf. Das ist irgendwie auf meinem Mist aufgewachsen. Und ich habe ganz selten mal, ein Zitat reingetan, aber ein ganz kleines und so weiter. Na gut, das war nicht ganz seriös, aber ich habe nicht das getan, was zum Beispiel eine von mir wirklich beachtete und mittlerweile wirklich groß im Geschäft seiende Geschichte macht. Also Leute machen, die diese Radio-Art machen zum Beispiel. Also die flattern Texte, machen irgendwelche Sounds dazu. Es gibt wenige gute Ausnahmen, meinetwegen der Rainer Goebbels, ja, das stimmt, das ist eine gute Ausnahme, aber sonst ist unheimlich viel Schrott dabei. Nicht? Und das ist leichtsinnig, es ist schamlos, es ist eine gute Fledderei. Ja. Und dann die Komposition ist meistens auch wirklich so erbärmlich. Ja. Also das heißt, das ist nicht mehr das Ästhetische, ich meine, das nackte, ästhetische, klangliche, für meinen Empfinden stimmt. Also das finde ich, das ist ein Bluff, ein ganz schmerzlicher Bluff. Ja. Aber das läuft unheimlich gut. Ja. Wegen der Namen, weniger wegen der Namen. Es läuft einfach gut als eigene Kunstform. Vor allem, es hat einen Vorteil, den kann ich natürlich nachvollziehen. Man muss sich darüber nicht weiter auseinandersetzen. Das war's. Was immer noch Kunst ist. Das ja, es ist, es, ist, es, ist, es hat, es hat, es hat. Ja, es, hat, ja. Es hat den Duktus des Hermetischen, für sich ohnehin Autonomie reklamieren können. Denn, okay, und das ist schlecht. Ich meine, das ist fatal. Da klopft man sich nur auf die Schulter in den Kreisen. Ich kenne ja? Und wehe, wenn Sie da mal was sagen. Ich meine, man mag gewisse Fragen stellen. Ich meine, abgesehen von der ganzen Form, die grauenvoll ist, kann man nicht einfach auf die Texte flattern. Ne? Also von Platon bis Rosa von Braunheim. Ich meine, das ist eine Groteske. Ja? Das ist mehr so Fitcher-mäßig, oder? Ja, irgendwie kommt was raus und das wird dann, ja, und da gibt es vielleicht noch, die eigene Leistung besteht dann darin, dass man vielleicht noch, ich weiß nicht, wie viel, 30 Sätze dazu kleckert irgendwo. Das ist hart, das ist für mich absolut, das ist eine Schweinerei. Ich also jetzt aus meiner Wahrnehmung nicht zu sehen, dass das jetzt ein Trend ist, der jetzt alle anderen verdrängen würde. Ja? Nein, das nicht, aber das Problem ist, schauen Sie, ich kann es ganz genau sagen, also von der, sozusagen ontologisch, sitze ich zwischen den Stühlen, und zwar ganz gewaltig, weil auf der einen Seite haben wir diese Soundart oder was weiß ich, Radioart, und auf der anderen Seite haben wir die mehr klassischen Hörspiele, die im Wesentlichen auch Bearbeitung sind, die also sehr große Anteil ist Bearbeitung, und dazwischen gibt es eigentlich kaum etwas, ja, also das heißt, dazwischen ist so gut wie nichts. Das heißt, ich habe zum Beispiel das Malheur gehabt die ganzen Jahre, dass ich, als ich es angeboten habe, diese letzten Stück, dass ich da teilweise bei den Radio-Art-Leuten anbieten musste einfach, weil ich nicht wusste, wo ich hin sollte. Ja? Und die haben gesagt, nein, das ist für uns wiederum, ne? Das ist zu konsistent. Das ist auch zu konsistent, das ist zu textlastig, so heißt das. Zu textlastig, ja, wie man das immer sagen. Und dann bei den jetzt den klassischen Hörspiel zu und sagt man, ja, das ist zu verwegen oder das ist zu frei. Das heißt, ich sitze im Grunde dazwischen. Ja. Also Text kann man nicht mehr ertragen, wenn eine gewisse Intensität, ein gewisses Maß überschritten ist, ein gewisses Volumen auch teilweise, dann geht das nicht mehr. Also zumindest für die Künstler. Vielleicht auch verbunden mit Personenwechsel in den Anstalten? Natürlich, absolut. Das heißt, dass die Leute, die da sitzen, jetzt seit, ich sage mal grob gesprochen, seit 10 Jahren, kenne ich größtenteils nur so peripher. Nicht? Und das ist klar, das merkt man natürlich auch dann in der Art der Korrespondenz. Die ist schmählich. Aber also die Richtung, die Sie jetzt anschlagen, die gefällt mir so gesehen für das Interview, als ich damit doch eine gewisse Aussage verbinden könnte. Also sprich, ich könnte ja schreiben, hallo, es gibt also offensichtlich trotz der sehr ausdifferenzierten Radiolandschaft oder zumindest eine Radiolandschaft, die das wahrscheinlich für sich beansprucht, Leute, die anscheinend irgendwie da zwischen den Stühlen sitzen. Also das ist ja schon eine Aussage. Ja, die auf eine gewisse Weise durch die Art das Formale ausgeschlossen sind. Das dürfte ja eigentlich nicht sein. So, da können wir drauf sprechen. Ja, stimmt schon. Aber natürlich, die Frage ist auch, ich habe mich ja jahrelang aufgeregt darüber, ich meine, jetzt bin ich ruhig, jetzt ist mir das nur noch wurscht, aber ich habe mir die Frage gestellt, da muss doch ein Plätzchen sein irgendwo. Ja, irgendeine Nische muss doch da sein. Und aber es war wirklich wie verhext. Das Interessante ist ja auch dann, glaube ich, festgestellt zu haben, sicher bin ich nicht, aber dass bei mir Maßstäbe dann angelegt wurden, zusätzlich noch, die waren abenteuerlich. Das heißt, das war eine Hyperkritik, die dann plötzlich sich artikulierte. Und da habe ich gesagt, ich kenne doch die Stücke, die produziert werden. Moment, wieso denn zum Teufel kriege ich denn diese Kritik? Ich meine, das verstehe ich nicht. Also für irgendwas stehen vielleicht? Nein, ich glaube, es ist bei mir jetzt, also ich merke natürlich insgesamt, dass ich... Danke. Ich merke natürlich insgesamt, dass ich sag mal, in gewisser Weise daneben kann. Nicht? Also das liegt auch daran, dass meine Interessen jetzt sich ganz, ganz anders gelagert sind. Die haben sich ganz anders entwickelt. Und ich kann das schlecht, wie soll ich sagen, also auf der einen Seite gibt es etwas, ich habe festgestellt, also dass die ganze Gegenwartsliteratur, wozu ich auch das Hörspiel rechne, ungeheuer konservativ ist, im Sinne von unaufgeschlossen sein, Unaufgeschlossenheit gegenüber zum Beispiel sehr wichtigen Themen, Beispiel. Also es gibt eine Wissenschaftsgläubigkeit, eine gerade so positivistische, dumme Wissenschaftsgläubigkeit, die ist schlimm. Also es gibt, also ich beschäftige mich unter anderem mit historischen Chronologierevisionen, also angefangen in der Antike, dann ins Mittelalter, nur als Beispiel. Dann beschäftige ich mich mit dem Thema Katastrophentheorie, sehr, sehr interessant. Mhm. Ja. Weil es genügend Hinweise gibt, auch wirklich belegt, dass eben die letzte Katastrophe eben noch in geschichtlicher Zeit stand. So, dann meinetwegen das erfundene Mittelalter, vielleicht haben Sie mal was davon gehört, von Illich, diese 298 Jahre, die sehr interessant, sehr komplex, ja. Mhm. Oder von Carotta, das ist ein Deutsch-Italiener, das im Grunde zunächst mal abenteuerlich klingende, aber letztlich, wenn man sich genauer hinschaut, doch sehr viel, also mit sehr viel Musik verbundene Thema aufgreift, war Jesus Cäsar. Hochinteressant. Ja. Auf der einen Seite eine historische, auf der anderen Seite eine völlig unhistorische Figur, das heißt, ja. Ich gar nicht auftaucht. Gut, groß und ganz gesagt, das sind so meine, und dann natürlich nicht zu unterschätzen, das Thema, was ganz wichtig auch ist, letztlich das Ufo-Thema. Das, was man natürlich, wenn man es historisch im Rückblick sieht, hochinteressant ist. Mhm. Ja. Denn es wimmelt ja, die ganze Geschichte ist ja voll. Ja? Nicht? Zeugnisse sind geradezu atemberaubend, die strotzen. Ja? Und da habe ich festgestellt, zum Beispiel, es gibt so etwas wie eine ziemlich flache, positive Wissenschaftsgläubigkeit, die immer Ausdruck findet und die auch in einer ganz einfachen Häme gegen alles was da vom Wege abweicht, sich bemerkbar macht. Und da, und natürlich da in meinen Sachen kommen natürlich gewisse Dinge vor. Nicht? Weil zumindest spürt man das, so muss ich sagen. Ich bin ja immer nie ganz deutlich gewesen. Nicht? Ein alter Mensch hat immer gesagt, also, ich würde ab und zu ein paar Nebelkerzen werfen, das ist vielleicht gar nicht so falsch. Aber das habe ich mit Absicht. Nach dem Mentor Frauen, das ist mir nicht so. Ja, das ist der Günter Wommert aus Bremen, der in Bremen gemacht hat. In Bremen, also bis 92. Komischerweise auch etwa der Zeitpunkt, wo es wirklich dann vorbei war. Ja. Und diese Diskrepanz oder besser diese ideologische Barriere kann ich schlichtweg durch die Arbeit, so wie ich sie gemacht habe, nicht überwinden. Das kann ich nicht. Das muss ich respektieren. Das geht nicht. Das ist ich bin natürlich immer gegen die Wand gerannt, aber ich habe auch einige bitterböse Briefe geschrieben, wie es in meiner Art ist, aber vollkommen belanglos. Ne? Klar. Da geht nichts. Und das muss ich einsehen. Also das habe ich auch eingesehen. Geht nicht von heute auf morgen, ne? Das ist ein Prozess sicherlich. Ja. Ich glaube auch, nein, ich sage jetzt mal ganz, das klingt ein bisschen erschreckend, ist aber mehr fatalistisch gemeint. Ich glaube nicht mehr, dass ich in dieser Art des Arbeitens noch ein Publikum finden könnte. Oder Publikum vielleicht schon. Nur die Frage ist, man kommt an den Torwächtern nicht vorbei. Ja, ja. An denen kommt man nicht vorbei. Und die sind sehr interessant. Auf der einen Seite sind sie sehr, ich sage mal, experimentierfreudig, aber da, wo es unverbindlich ist, eben Radio Arts etc. Ja. Ich nenne es ja immer nur Radio Farts. Und auf der anderen Seite sind sie eben sehr konventionell, also beim klassischen Hörspiel, da ist wirklich das hohe Wort gefragt teilweise, was ich auch bedienen kann. Nur bei mir kommt jetzt noch eine Schwierigkeit hinzu, weil ich ja in der Melange, mit der ich normalerweise arbeite, ist das relativ groß. Nicht? Und ich habe ja auch, also ich sag mal, wenn man das so will, vom Kalor bis zur Reflexion habe ich ja etwas profunderen, hoffe ich, ist ja fast alles vorhanden. Und das ist nicht, geht nicht. Ich habe aber das mit der... Das hat Ugu, das ist... Ihre Kritik habe ich noch nicht ganz verstanden. Also diese übertriebene zukunftsgläubige Technikgläubigkeit oder so, ich verstehe aber nicht, was sie dann andererseits sagen. Also sie beschäftigen sich selber damit. Das ist in vielen Zeugnissen der Geschichte und so, von wegen UFO zum Beispiel. Ja, das kriegen wir doch eigentlich auch technikfreundlich, das verstehe ich nicht ganz. Also, wie denn technikfreundlich? Nur, dass man eben sagt, man muss ein bisschen aufgeschlossener sein, man sollte nicht so ja, sicherlich. Ja, sicher, das ist ja das sage ich auf jeden Fall, nur... Das wäre das Gegenargument. Also nur ist ja diese Technik-Hörigkeit, sagt ja schon, ich meine, das ist etwas anderes, das ist eine andere Qualität, weil es eine Unterwerfung unter die Maschine ist im Wesentlichen. Und das Apparative. Also ich behaupte ja schon, habe ich in meinem letzten, natürlich nicht produzierten Text, Marika auf den Punkt gebracht, ne? dass natürlich der Mensch bereit ist, aufgrund starker metaphysischer Bedürfnisse, die einfach unleugbar sind, sich der Maschine zu verwerfen. Als Maschinensymbiont, nicht Cyborg und so weiter. Mhm. Das darf man nicht unterschätzen. Also er ist sogar bereit, sowas in Kauf zu nehmen. Es wird ja geradezu enthusiastisch. Wird das ja teilweise... Von allen, also medial. Und dann ist das komisch natürlich, dass das auch gerade diese, oder besser Leute aus diesen Kreisen, dann die Klage führen über die verfluchte, alles einengende, ich sag mal, Fantasietätigkeit, aufgrund der Linearität der Sprache. Das ist ein unheimlicher Scherz. Weil diese Leute können ja kaum richtig Deutsch sprechen. Ich meine, sie sind ziemlich unbeholfen. Und sie klagen gerade über die Linearität der Sprache. Da frage ich mich zum Beispiel, ich bin ein Vertreter der Sprache. Okay, das ist klar. Ich bin auch ein Vertreter natürlich der Klänge, das ist auch. Aber ich bin zunächst mal Vertreter der Sprache. Das ist mir sehr wichtig. Also ich kann die gar nicht hoch genug schätzen, denn schauen Sie, wenn was passiert, wir wollen es nicht weiter groß erörtern, aber es sieht nicht gut aus. Es sieht nicht sehr gut aus, nein. Aber wie ist denn Ihre Einschätzung gegenüber der Produzentenseite? Also wenn ich jetzt unter Produzenten mal alles fasse, vom Hörspielabteilungschef. Also ich würde selber gar nicht davon ausgehen, dass die so eine bewusste Meinung zu diesen Themen dieser Art, die sie jetzt eben haben. Nein, bewusst nicht. Bewusst nicht. Ist es nicht. Oder spüren es. Deswegen habe ich ja gesagt, eine mehr ideologische Barriere. Ja. Denn das Ideologische sitzt sehr tief. Ne? Das ist etwas, was man nicht immer reflektieren kann. Ja. Und deswegen ideologisch, das ist eine tiefe Prägung. Und mit der habe ich wirklich zu tun. Das heißt, das ist wie ein Stempel, bitte? Im Sinne von progressiv, Technik, höre ich gerade Aufgeschlossenheit? Oder? Zum Beispiel, dass man im Grunde sich anschließt dieser für mich doch ziemlich propagandistischen Ansicht, dass wir auf dem Höhepunkt, ich war, der Fähigkeiten, der Erkenntnis sei, sozusagen der Höhepunkt selber. Grauenvoll. Also das ist Hybris, denn wenn man bedenkt, was alles unterschlagen wird, und das ist ja gerade Themenbereich, mit denen ich mich beschäftige, dann können Sie an die Haare schlagen. Aber natürlich, was gemeint ist Folgendes, die Leute meinen einfach, die angewandte Wissenschaft, ja? Das geht hier nur um angewandte Wissenschaft, das ist ja die Ideologie. Sie verwechseln das teilweise eben mit Wissenschaft an sich, ja. Mit theoretisierender, hypothesenbildender Wissenschaft, und das ist natürlich, da sieht es ganz schwach aus, das wissen wir. Nicht? Sie meinen die angewandte Wissenschaft, ja, die engeren funktionalen, mechanistischen Zusammenhänge, gut, da ist man unglaublich. Da bekrabbelt man sich, man weiß aber letztlich nicht, wo man ist. Also die Verortung des Geschehens ist gar nicht zu machen. Aber egal, man ist da und man kann da Zusammenhänge erkennen, man perpetuiert sich, man verwandelt sich, das ist richtig. Geht ja sowieso um Verwandeln. Ne? Naja, und also ich bin auch kein Vertreter des rigiden Copyright, nicht? Das ist schon, das kann ich erklären, weshalb. Natürlich, manchmal ist es natürlich defätistisch und selbstzerstörend, wenn man gar keinen Wert drauf legt, aber grundsätzlich ist doch ganz einfach so. Was sind wir? Wir sind alle nur Medien. Nicht? Also wir haben Einfälle, Intuition. Was ist das? Also das sind immer nur Dinge, die durch uns hindurch, die uns eintreten, durch uns hindurch und so weiter. Also das ist ganz klar. Das ist eine insofern egalitäre Veranstaltung. Nicht? Insofern kann keiner sagen, das ist meins. Natürlich kann er das sagen, sicher. Und das meiste auf der Welt im Augenblick, von Amerika ausgehend, ganz speziell, läuft tatsächlich so. Das ist eine Kapitalisierung, eine Aneignung, natürlich. Aber zugleich ist es ein Witz. Wir alle haben Teil an diesem großen, einer großen Inszenierung, dem großen Zirkus, wie man die bewertet, aber das, wir empfangen. Meinetwegen jetzt Radio, wir sind Empfänger, meinetwegen. Das ist klar. Das habe ich auch bei der Venus thematisiert, kurz, ne? Dass der Radioempfänger irgendwie ist. Ja. Also, ich warte ja auch immer noch auf den Tag, dass plötzlich aus der Peristaltik heraus irgendwas anfängt zu sprechen. Naja, also das ist eine Barriere, da ich das nie explizite mache, ne? Ich spotte natürlich, das ist richtig. Und das ist schon zu viel, das ist natürlich zu viel, ja. Das ist klar. Weil da fühlen sich ja ungeheuer viele angesprochen, auch in den Redaktionen. Nicht? Das Beste war, dass einer immer vom HR, den ich so ein bisschen kenne, auch so mein Jahrgang, mir gesagt hat, geschrieben hat, dann, ja, das wisse man noch alles. Naja, gut, sag ich. Okay. Ja, und warum, da habe ich geschrieben, warum sitzen Sie denn noch da, wo Sie sitzen und machen das, was Sie machen? Ja, das war ein schönes Beispiel, wo ich so eine Schutzbehauptung aufgestellt wurde. Und das ist, wie gesagt, aber diese Barriere kann ich nicht beschreiben. Das muss ich einsehen. Und da bin ich im Grunde auch, wenn man es so will, in meiner Entwicklung eigentlich ziemlich stringent. Also da habe ich mich immer weiterentwickelt. Mit Unterbrechung natürlich, muss dazu sein. Ich habe Jahre gar nichts gemacht oder ich habe wenig gemacht oder andere Dinge gemacht und habe auch erstmal ein bisschen relaxiert. Todesfall auch eine Familie und das sehr, sehr mich betreffend, also hat mich auch ein bisschen aus dem Ruder gerissen und war ich in Prag längere Zeit und auf der Palma. Naja, irgendwann war eben das Geld nicht mehr da und dann musste man sehen. Und ich habe in die Sportlaufen geschrieben. Ich habe etwa geschrieben, 1, 2, 3, 5, 6, 6 Stücke. Davon eine Tetralogie, aber kurz mhm. Ne? ganz kurze Stücke. Ne? Und das war wirklich schwierig, das Ding. Und das hat der Götz Aleppa wahrscheinlich noch in Erinnerung. Naja, also Das war in der Tat, ich gebe auch recht mit der anderen Seite. Ich meine, ich bin ja nicht völlig borniert. Nein, ich muss immer noch sagen, sicher, es gab da gerade bei der ersten so vier kleinen Stücke, die waren sehr, sehr hermetisch. Ja. Und das hätte man tatsächlich vielleicht auf eine radioartistische Weise lösen müssen. Das kann sein. Aber, naja. Das Tolle war, dann haben die Redaktion, das ist ja das Schöne, manchmal kriegt man das noch mit, wenn man die Skripte zurückerhält, dann haben die noch richtig genau dann das angestrichen, also richtig mit Ausrufungszeichen, was ich selber geschrieben hatte, was sie dann gegen mich ins Feld führen wollen. Ich hatte ihnen sogar die Munition noch geliefert. Aber das war mir klar, nicht? Das hab ich schon gewusst, also dass, aber natürlich war es ein bisschen komisch. Und ansonsten habe ich festgestellt, dass gerade bei diesen letzten Sachen, die ich gemacht habe, dass etwas passiert ist als Reaktion von den Sendern, was sie eigentlich nicht dürfen, aber was sie einfach gemacht haben aus Bequemlichkeit. Und da merkt man auch die neue Generation, die da jetzt wirkt, dass sie einem die Lektorate geschickt haben gleich, ne, die negativen. Was sie eigentlich nicht dürfen. Aber ja, nein, das ist ja wohl. Aber damit haben sie gleich gemacht und gesagt, okay, der hat das schon formuliert, der wird ja dafür bezahlt, der Lektor. Und dann sitzt man da mit dem Zeugs. Na gut. Aber das ist ja immer noch was. Ich meine, immer noch was. Schlimmer ist es ja, wenn man, das ist ja jetzt was ganz Profanes, aber wenn man diese Briefe bekommt mit. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich nur am Anfang meiner Hörspieltätigkeit erlebt. Also, nee, da habe ich es ja gar nicht erlebt, da gab es das ja gar nicht. Der Quatsch. Also, nur leider können wir, ist ihr Text für unser Programm nicht. Punkt aus. Mit freundlichen Grüßen. Am Anfang auch, ich meine, ich habe da keine Informationen darüber, wie sie mal gestartet sind. Ich hatte immer so irgendwie den Eindruck, weil ich irgendwie was hören bei ihnen gleich so in die Vollen irgendwie, das ging das gleich ging, gut bei ihnen los. Das ging oder? Ziemlich schnell, ja. Ziemlich schnell. Ja. Ich bin auch ziemlich schnell auf den Topf gesetzt worden, sozusagen, also was das Inszenieren angeht. Ich habe inszeniert. Ja. Und das ging unheimlich schnell. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war richtig atemberaubend. Da hatte ich Ängste, weil ich komme nicht vom Theater und ich habe keine große Affinität zum Theater. Mich nie gehabt. Und mit Schauspielern sowieso wusste ich nicht. Da habe ich einmal hospitiert bei Kramer. Heinz von Kramer, kennt wahrscheinlich, ne? Das ist so. Aber dann habe ich nach 10 Tagen gesagt, also jetzt reicht's, jetzt habe ich genug, jetzt verstehe ich sowieso überhaupt gar nichts mehr. Und dann musste ich kurz darauf, musste ich wirklich ran und bin beim eigenen Stück. Und das heißt, Assoziation, kennen Sie die? Und das war auch so ein komisches Ding, die Assoziatrie, das fällt mir gerade ein bisschen Fanclub. Einer von denen war natürlich bezeichneterweise in der Psychiatrie gewesen. Das ist kein Scherz. Und der hatte zu seiner Entlassung, das war so ein Verrückter, der hatte mal gefunkt, ja. Das war jemand, das ist ein Profifunker, der wurde sogar gerichtlicherseits untersagt, dass er, ich weiß nicht weshalb, irgendwie war das motorisch bei ihm und ich weiß nicht, was für Schaden er angerichtet hat, was für Zerwürfnisse, familiäre, was für, durch das Funken entstanden sind. Und der hat das bei der Entlassung, dieses Stück aus der Psychiatrie, hatte das allen dem Personal kopiert, die Kassette hatte. Und hatte die Kassette gegeben. Ja. Naja, okay. Um was damit zu unterstreichen, verstehe ich auch. Nee, er wollte einfach was geben, was ihm gefiel. Ja, ja. Das fand ich natürlich sehr, sehr konsistent und hat auch sehr gebauchpinselt, das ist klar. Ne? Aber als dann so weiterging, das war mir dann zu viel. Naja. Ich glaube, da ist ideologisch auf Seiten der Sender auch Vorbehalte, da irgendwie so ein bisschen Personenkult, also nicht unbedingt zu fördern, sondern aber wenigstens zu akzeptieren oder so. Also vielleicht. Man muss, ich kann ein bisschen aufklären, was die Politik angeht, der einzelnen Sender. Das ist mittlerweile so, es war früher schon etwa vor 10 Jahren, gut 10 Jahren schon mannsatz erkennbar alles. Davor war es in der Tat anders. Dass nämlich jeder Sender, also sofern er potent genug ist, darauf achtet, dass er seine Autoren hat, ja. mit denen er nicht mal seine Produktionen hat, mit denen er protzen kann. Und dass die insofern auch die Bereitschaft zur Übernahme, ja, stark nachgelassen hat. Und das war allerdings so zu dem Zeitpunkt, als ich anfing, noch nicht so. Nicht? Das hat sich aber ausgebildet und jetzt gerade durch diese sogenannte Radio-Art-Geschichte wird das noch stärker. Also, das ist mein Eindruck. Mhm. Also das heißt, dass jeder Sender in seinem Bauchnabel sieht möglichst drauf, dass er seine Leute und seine Produktion durchbringt. Das gilt natürlich auch für Wettbewerbe, das ist ganz klar. Vermarkten kann auch, völlig klar. Das ist ja alles eine Image-Geschichte. Nicht? Ich meine, das ist ganz normal, wie im normalen Leben. Nicht? Das ist nicht anders. Da. Naja, nur eben diese, dass dummerweise man jetzt so dazwischen hängt. Und ich meine, eine Sache war damals schon, als ich gut im Geschäft war, nicht? War damals schon ganz klar. Also es gibt einige Leute, die haben mich also wie die Pest betrachtet. Ja? Also das war klar, wie die Krätze. Also wenn mein Name auftauchte, dann war aber Schluss. Ja? Das war wirklich so. Also das ist Quatsch. Also das ist insofern nicht ganz neu. Nicht? Das, ja, ja. Da gab es richtig, zu. Ja? Da wurde nichts weiter gesagt und war das erledigt. Nicht? Aber das ist auch wiederum gut. Ich meine, jeder hat die Erfahrung, dass er bei einigen Sendern noch nie was durchgebracht hat. Also das ist mir auch nicht so ungewöhnlich. Bloß bei mir war es eben extrem in der Reaktion. Auf der einen Seite aus formellen Gründen oder? Das kann ich ja nicht sagen, weil ich habe ja nie was gehört. Ich weiß auch, dass die Schauspieler sind ja so eine, Bande, die alles kolportieren. Da habe ich zwar so ein bisschen was gehört manchmal. Also wenn die da gewesen sind und haben mit dem gearbeitet, dann hat der gesagt und so weiter und so weiter. Ne? So. Mhm. Oder die Schauspieler unter sich auch. Wenn ich mit dem Geiler gearbeitet. Oh. Obwohl es bei mir, das war übrigens erstaunlicherweise gut, das muss ich ganz ehrlich sagen, das ging sehr gut. Das Inszenieren ging letztlich deshalb, glaube ich, gut, weil ich habe vorne gesagt, okay, ich habe keine Ahnung, oder besser so, ich kann das, was ich kann, und das ist das und das und das. So. Ja. Und wenn jemand Kritik hat, Einwände hat in der Inszenierung, in der Produktion, jedermann sagt er das jetzt. Jetzt dient nur der Sache. Alles klar, überhaupt keine Frage. Nicht? Das heißt, ich habe nicht gemacht, irgendwie hier, dass das völliger Blödsinn, dass ich das. Das ist ja gefährlich, nicht? Dass man den Macker macht. Und das Tolle war ja dann, ist mir etliche Male passiert, kein Scherz, wenn ich nicht mehr konnte. Also wenn ich zum Beispiel Kinder, grauenvoll zu inszenieren. Kinder sind sehr schwer zu inszenieren. Von den Deutschen, die sind ja nicht so wie die Amerikanischen, die ja sozusagen bereits Medium sind, ja, oder was weiß ich, intramedial geboren werden. Da habe ich gepasst und dann kam plötzlich jemand und sagt mir, pass mal auf, lass mich mal machen. Mm-hmm. Also eine Schauspielerin zum Beispiel sagt, wunderbar, das ging. Dann habe ich nicht alle, aber manche wollen. Nein, das ging wunderbar. Und da ich auch jeden hinzugezogen habe, im ganzen Team auch, die Assistenz und alles mit hinzugezogen habe, dass sie sagen, wenn sie irgendwas meinen, dass das, oder wenn ihnen was einfällt zu der Sache einfach, dann muss es gesagt werden. Deswegen ging es eigentlich erstaunlich gut. Schauspieler selber hatten doch zum Beispiel, haben doch sicherlich auch Präferenzen, was Stücke anbelangt, bei denen sie gerne kommen. Da hatten sie doch ziemlich lange Zeit lang richtig gute Besetzung. Ja. Und dass das gar nicht mehr nachwirkt, wundert mich dann. Also das war doch wirklich sehr, sehr gut. Weil doch, es gibt eine einzige Nachwirkung, soweit ich weiß, habe ich erfahre ja auch eben nur filtriert, ich weiß nicht was, vielleicht ein Zehntel dessen, was irgendwo gesagt wird. Jetzt, dass die damals, also die Domröse und Fendel und so weiter, dass die damals gesagt haben, nach dem Apokalypso, dass man sowas mal wieder machen sollte. Ja, weil das einfach. Das muss auch Spaß gemacht haben. Genau. Ja, das hat auch Spaß gemacht. Weil das ist ja eine sehr heterogene, sehr bunte Geschichte, wo ja teilweise die Schauspieler also in Personalunion so und so viel Farben, sag ich mal, übernehmen. Und auch bis zur lautmalerischen Kundgebung. Und das ist ja nicht schlecht. Ne? Das mögen die ja. Also je alberner das ist meine Erfahrung, desto mehr Stimmung, ist doch ganz klar. Das hat ziemlich einfach. Das wollte ich sagen, genau. Meine erste Inszenierung, Assoziatrie, ne? Das war unglaublich. Also ein Stück von wie war das? 48 Minuten, glaube ich, so ähnlich. Und dann über 60 Takes. Also das ist also. Einfall, das UKW-Gebrumme Gezerre als Wüstenhintergrund zu nehmen. Das ist ziemlich gut gewesen. Ja. Einfach, aber schlicht, aber. Ach so, nee, da ist ja noch was drin. Nee, da ist ja noch eine Mischung. Das habe ich gemacht mit jemandem, der damals an der Schaubühne als Toningenieur gearbeitet hat. Ja. Und das waren Vorproduktionen, die haben wir schon vorher gemacht, sonst hätte ich es nicht geschafft. Also das hätte ich in der knappen Produktionszeit, die Bremen immer hat, niemals geschafft. Also da hat man 3 Tage für Wortaufnahmen und insgesamt also 10 Arbeitstage dann für, also mit Abmischung, das hätte ich nicht geschafft. So, und das war ein ziemliches Gefummel. erstaunlicherweise ging das. Ja. Und ja, so. Jetzt habe ich schon wieder viel zu viel gequatscht. Ja, wirklich. Nee, weiß nicht, das ist ja ein Auto so eine Sache. Ne? Aber der, so, Götz, aber der Götz, das ist also der Letter. Das war immer so eine komische Sache, dass er sowas gesagt hat. Das kann ich mir, das kann ich schon nachvollziehen. Passt doch. Weil wir. Die müssen sich doch auch vor sich selber rechtfertigen. Sie sind untergetaucht. Ja, Sie haben sich entschieden, untergetaucht. Die haben mich untergetaucht. Was sollte er sonst zu mir sagen? Den haben wir abgewürgt oder so. Den haben wir erfolgreich zum Schweigen gebracht oder was? Naja, das mit dem Abtauchen ist insofern nicht, vielleicht nicht ganz falsch. In dem Sinne, dass immer von mir mal bekannt war, dass ich also nie groß hinterher gehe, dann, wenn es nicht ist, dann ist eben nicht mehr. Dann beinhaltet auch was Aktives. Abtauchen, man tut es selber. Ja, natürlich, es war natürlich was anderes schon letztlich nicht. Ich meine, das Verrückte ist ja, dass ich die Erfahrung machen musste, als relativ erfolgreicher Hörspielautor, plötzlich kein Gespräch mehr zu bekommen. Ne? Also nicht mal ein Gespräch, also richtig so eine Pause. Kein Gespräch. Ich meine, Gespräch ist das Entscheidende. Ich meine, dass man sagt, meinetwegen folgendes, gut, Text ist das und das. Ja, aber pass mal auf, so. Und jetzt setzen wir zusammen. Ich rede nicht von redaktioneller Betreuung. Das ist natürlich, das ist riesig. Das gibt es schon so ohnehin nicht mehr. Das habe ich auch gar nicht mehr kennengelernt. Aber dass man wesentlich sagt, auch so in etwa, oder überhaupt man sich auseinandersetzt mit einer Sache, dass ich mich auch mal erläutern kann. Denn eine Sache habe ich früher auch erlebt am Anfang. Also deswegen bin ich auch so dankbar für meinen Mentor gewesen in Bremen, weil er im Gegensatz zu den anderen einfach Vertrauen gehabt hat, dass das gehen könne. So, gehen könne. Und denn ich habe festgestellt, dann haben ja Leute gesagt, auch der Götz gehört genau dazu, der hat dann gesagt, ja, als alle durch waren, und hat auch gesagt, ja natürlich, ja, das ist schwer zu lesen teilweise, also man kann es nicht realisieren. Ja. Ja, und dann in dem Moment, wo ich nun ein bisschen auf einer anderen Schiene war wieder, oder besser so, eigentlich in Fortentwicklung, da habe ich kein Gespräch mehr gekriegt. Obwohl es eigentlich hätte bekannt sein müssen, dass es tatsächlich Schwierigkeiten gibt in der Lesung, das ist so. Und das ist unheimlich schwer, muss ich Ihnen sagen, also als Spezifikum des Hörspielschreibens, so wie ich das verstehe, das wirklich genau zu formulieren. Das ist manchmal sehr, sehr schwierig. Das ist, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass da gewisse Akustika, wenn sie denn im natürlich letztlich konventionellen Kontrast oder in der Mischung mit einem Text stehen, dass eben diese Mischung, das heißt, und darauf kommt es mir dann an. Es ist ja nicht so, dass ich das einfach nur sage, da muss ja noch was dazu hinter, ne, da muss was dahinter geklebt werden, ne, dass das tatsächlich schwer zu realisieren ist. Das sehe ich ja ein. Aber genau deswegen könnte ja mal ein Gespräch sein. Das war habe ich. Ich muss dazu sagen, ich beschäftige mich auch sehr mit essayistischen Längen. Und natürlich, Sie können im Grunde alles, was heute passiert, ich sag mal, was man ex negativo behandelt, Verlust des Humanum und so weiter, alles ohne weiteres, ohne Schwierigkeiten, als eine Funktion des Verschwindens der Zeit. Und das ist jetzt, Sie müssen das buchstäblich sehen. Das ist nämlich das Verrückte. Ich weiß nicht, ob das hierher wird, aber es gab ein sehr, sehr schönes Zitat von William Burroughs. Das hat mich damals sehr interessiert, weil der sinngemäß zitiert, vorhin gesagt, wenn man vergleicht, wenn ich meinen Tag vergleiche mit dem eines freien Künstlers, eines Künstlers aus den, was weiß ich, aus dem 18. Jahrhundert, dann stelle ich fest, ich stehe auf, ich frühstücke, ich schreibe ein paar Briefe, dann gebe ich meine Wäsche zur Reinigung und dann ist schon wieder Abend. Also ein bisschen übertrieben, aber so hat es halt. Und bedenkt natürlich, was Sie alles geleistet haben. Ja? Und das ist völlig richtig. Das ist ein sehr ganz schlicht plakatives, aber sehr einleuchtendes Bild. Und ich bin dabei, also wirklich, das Interessante ist, die verschiedenen Mythen behandeln ja die Zeit als etwas endlich, nicht, also sogar die Christen, aber nicht in diesem engeren Sinn, als etwas endlich Materiales. Das heißt, entsprechend auch, wie Materie irgendwann zur Neige gehen, das ist interessant. Deswegen kann ich wirklich sagen, also das, was ich da erlebt habe, das ist eine Funktion des. Das ist ganz klar. Nicht? Und das ist letztlich das meiste, was wir erleben. Nicht? Und schauen Sie mal, jede sozusagen Verbesserung, Ökonomisierung im Sinne von Zeitgewinn, auch schon das Wort Zeitgewinn ist verräterisch. Ja? Da haben wir ja schon die materielle Komponente. Bewirkt nur eins. Es wird immer knapper. Ich kenne nur Hamburg, ich bin 20 Jahre da gewesen und dann war ich weg. Für mich ist Hamburg immer das gewesen, das heißt, man kann das habe ich aber erst später richtig gemerkt, die schönsten Dinge da reingeben, die malen das alle zu einem ganz feinen, sympathischen Mehl. Aha. Das wird alles zu einem Mehl, aber das ist alles sympathisch. Ja. Aber ja. Das ist trostlos. Ich fand das unglaublich langweilig. Das Langweilige daran, das ist das. Ja. Das heißt, das Prozedere ist so langweilig. Aber gut, das hat sich bestimmt geändert jetzt. Die Denke irgendwie. Die Denke, dass man dort überhaupt nicht großzügig denkt. Oder also zum Beispiel das Schanzenviertel. Die sind jetzt dran gegangen, da jetzt mal so ein bisschen Boulevard anzulegen. Also sprich, seit 15 Jahren kommen Jugendlichen aus ganz Norddeutschland zum Schanzenviertel, Schanzenstraße und so, und belagern da die provisorischen Parkplätze, setzen sich auf die Autos. Also jetzt gehen wir mal daran, dass man ein bisschen die Bürgersteige verbreitet. Also wäre in Berlin überhaupt kein Thema. Also wenn man in Berlin sieht, irgendwas läuft, dann wird das gemacht. Ja, da gehen Jahrzehnte. Aber man darf nicht vergessen, Berlin ist eine Nutte. Das ist wohl wahr. Hamburg ist auch eine, aber Hamburg ist eine, das ist schwer zu sagen, was für eine Art von Nutte Hamburg ist. Aber Hamburg ist, ja, das ist ein bisschen gehobener vielleicht. Ja. Und da ist man auch nicht gleich bereit, sich so preiszugeben, sich so zu outen. Berlin outet sich sofort. Ja, stimmt. Das ist kein, überhaupt keine Frage. So. Und ich meine, das setzt sich fort. Das sind so Kleinigkeiten, aber so irgendwie so im Denken mit den Leuten, mit denen man es zu tun hat oder so. Ich habe auch versucht, so im Hörspielbereich irgendwie Kontakte zu knüpfen. Witzig, seltsamerweise irgendwie jetzt die letzten Jahre so also im kommerziellen Bereich. Also Jugendgeschichten oder so. Also, ich weiß nicht, ob es was sagt, so Europa und solche Sachen. Weil ich das auch interessant finde, so diese Jugendkrimis, die das machen. Das ist schon ein Kassettenverleih, ne? Richtig. Ja. Die sitzen ja auch bei uns. Die haben auch mit interessanten Namen zusammengearbeitet. Ich mache ja Kindersand, hab ich euch erzählt, ne? Mit dem Mikesh zusammen zum Beispiel, seinerzeit. Mit Mikesh? Ich dachte, oder er machte das. Aber den kennen sie zumindest. Ja, Mikesh war ich lange befreundet. Wer wissen Sie? Was Sie auch, glaube ich, mit diesem Zahn was vertont. Irrgang und. Ich habe zwei Stücke von ihm gemacht damals, ja. Auch naja, das war so nicht das Gelbe vom Ei, muss ich gestehen, aber es lag natürlich an meiner Befangenheit. Das muss ich eingestehen. Also ich war da sicherlich nicht auf dem Höhepunkt meiner. Das war ich wirklich nicht. Nee. Es ging irgendwie, ja, aber es war. Aber Sie haben es sogar wiederholt, das weiß ich. Zweimal. Also Wiederholung habe ich nur. Fand ich interessant. Mit der Maja, mit der Mutter Bindenstraße. Ja, die hat. Das habe ich auch immer gemacht. Wenn ich keine Ahnung hatte, habe ich zur Besetzung gesagt, ja, empfehlen Sie mir noch mal jemanden. Dann haben die mir empfohlen und habe gesagt, ja, und so weiter, zwei Fragen gestellt und gesagt, ja gut, machen wir das. Das ist das Beste. Ja. Was soll man machen, wenn man nicht weiß, und die Maja wusste gar nicht, wer das war. Das war noch vor der Zeit, Jugendstraße, ne? Und das war ein komisches Ding, weiß ich noch genau. Sie und Gerd Hauke. Das war toll. Weil da war der Hauke, ne? Der Hauke und sie, das gab ja richtig Krise, nicht? Eine absolute Krise. Und da war ich als Regisseur total überfordert, muss ich gestehen. Der Hauke hat die systematisch fertig gemacht, die hat geheult, was auch nicht schwierig war, sie dahin zu bringen, aber Hauke war ein Arsch. Hauke ist wirklich ein sehr unangenehmer Mensch und hat dieses Seelchen so fertig gemacht, während der Produktion, das war ein Theater. Ja. Also denn, ich meine, ich war ja da gefragt und da habe ich mich so gerettet, dann bin ich einfach in die Kantine gegangen und gesagt, ihr könnt mich jetzt, ich gehe jetzt in die Kantine. Macht das unter euch aus, ich habe keine Lust dazu. Das war meine einzige Chance. Ja. Das hört man so nicht raus, hört man wirklich nicht raus. Weil er ja gibt sich ja so locker gelassen und ist am Ende cool, aber klar, mit den Kulissen sieht es anders aus. Er ist böse, weil er hat so einen, was man bei Schauspielern ja auch selten findet, so einen leichten Intellektualismus. Und das macht ihn unangenehm, weil er ein bisschen Dünkel damit verbindet oder sich damit verbindet. Das ist unangenehm. Irrgang hieß das eine und das andere hieß, das war das mit den, wo ständig die Flugzeuge drüber gebraucht. Das Profil der Gemütlichkeit. Der Gemütlichkeit, ja. Das war ein Mikro Stil. Das war nicht so gemütlich. Nee. Nee, ich muss wirklich sagen, also insgesamt, was meine Inszenierung angeht, das ist übrigens auch ein Thema. Ich meine, das ist, wo ich ein bisschen, ich meine, ich lamentiere ja nicht, das merken Sie, aber wo ich wirklich dann so gesagt habe, Mensch, ich hatte gerade so einen Fall bei meinem letzten Stück, was ich angeboten habe, und da gab es beim NDR übrigens auch, das ging über ein Deutschlandradio, ist dann weitergegangen, die wollten co-produzieren, aber das war eine unglaublich verzwickte Angelegenheit, weil auch noch personalinterne oder redaktionsinterne Schwierigkeiten im Zugang, von denen ich keine Ahnung hätte. Sodass es also nur darum ging, plötzlich, was ja völlig ungewöhnlich ist, dass man, bevor man ein Stück annimmt, auch schon bereits die Frage der Regie fährt. Das ist völlig ungewöhnlich. Das gibt's ja nicht. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich kann es da auch machen.